Laut der Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap beschäftigt sich die Schnelleinkreistruppe der südkoreanischen Marineinfanterie, die am 1. März organisiert wurde, in der Umgebung des koreanischen Westmeers mit dem Kriegsmanöver. Diese Militärübung, für die der Kommandostab der südkoreanischen Marine und Luftstreitkräfte, der Kommandostab der 2. Flotte, das Sicherheitsamt für Küstenwachtdienst, das Polizeiamt und das Feuerwehramt von Pyeongtaek eingesetzt wurden, soll bis zum 11. Juni fortdauern.